Die Islamische Republik hat gesprochen. Mit seiner Freitagspredigt vor Hunderttausenden von Zuhörern an der Teheraner Universität hat der oberste Revolutionsführer des Iran vielen eine letzte Hoffnung genommen und damit zugleich seinen eigenen Untergang besiegelt. Das Raunen von den zionistischen Feinden, die das Gerücht um Wahlfälschungen aufgebracht haben sollen, war der zweite große Fehler des Greisen Ali Khamenei, des obersten Revolutionsführers. Der zweite Fehler nach der frühzeitigen Anerkennung der sogenannten Wahlergebnisse noch vor Schließung der sogenannten Wahllokale. Nun schiebt Khamenei die Verantwortung für das Blutvergießen, das er womöglich jetzt angeordnet hat, auf die Demonstranten, die in Millionenstärke auf den Straßen der großen Städte seit Tagen für eine faire Auszählung ihrer Stimmen demonstrieren. Das Haifischgrinsen, mit dem Ali Khamenei erklärte, alle vier Kandidaten, die zur Wahl ständen, nicht nur der amtierende Präsident Mahmoud Ahmadinejad, sondern auch sein Herausforderer Mousavi, seien doch Teil des Establishments der Islamischen Republik. Er kenne sie alle und man habe vielleicht gelegentlich Meinungsverschiedenheiten, aber gerade Mousavi sei doch immer Teil des Machtapparates gewesen. All das heißt jetzt nur noch eins. Dieser Mann, dem die ernsthaften Theologen in Rom schon lange jede Autorität absprechen, will so viele wie möglich aus dem Establishment mit in den Abgrund nehmen. Wenn ein Regime erst einmal so weit ist, sind seine Tage gezählt. Noch vor einer Woche hätte Ali Khamenei das Ruder herumreißen können. Aber da war der Staatsstreich der Revolutionsgarden, um den es sich hier ganz offenkundig handelt, schon unaufhaltsam in Gang gesetzt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt hat auch auf der anderen Seite, bei den Hunderttausenden auf der Straße, eine Dynamik eingesetzt, die höchstens noch Mir Hussein Mousavi, der Gegenkandidat Ahmadinejads, kontrollieren kann. Aus einem Protest gegen Wahlbetrug ist spätestens jetzt, nach dieser Ohrfeige durch den obersten Revolutionsführer, eine Bewegung gegen die paramilitärische Seite der Islamischen Republik selbst geworden. Allerdings immer in der Sprache und im Namen des Islam. Auch im Mousavi-Lager tragen sie grün, auch dort rufen sie Allahu Akbar. Die Behauptung, Islam und Demokratie vertrügen sich nicht, war noch nie so offenkundig falsch wie heute. Es heißt, die Schlägertruppen der Basij, der bewaffneten Revolutionsgarden, die schon die letzten Aufstände im Iran blutig niedergeknüppelt haben, rüsteten sich für die kommenden Nächte. Wenn sie tun, was man befürchten muss, ist auch die Zeit der diplomatischen Glaséhandschuhe für die internationale Öffentlichkeit vorbei. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat bisher gut daran getan, sich im Ton zurückzuhalten. Angesichts der iranisch-amerikanischen Geschichte, angefangen vom Sturz des ersten demokratisch gewählten iranischen Präsidenten Mossadegh über die allzu guten Beziehungen zum Schah, dürfte er auf keinen Fall den Eindruck erwecken, für einen der beiden Kandidaten Partei zu ergreifen. Hätte Obama das getan, wäre Mousavi jetzt schon erledigt. Aber die Europäer können sich, anders als die Amerikaner, deutlicher an die Seite der Demonstranten stellen. Sie müssen dabei nicht ausdrücklich Präferenzen für Mousavi erkennen lassen. Da ist durchaus Vorsicht geboten. Bisher war Mousavi immer ein Mann des Regimes. Es ist nicht ausgemacht, dass aus diesem treuen Diener Khomeinis wirklich der Gorbatschow wird, als der er derzeit erscheint. Die ersten Toten hat es bereits gegeben. Es ist unvorstellbar, dass das Regime wirklich bereit ist, die Menge an Gewalt aufzubieten, die jetzt nötig wäre, um die Massenbewegung auf der Straße in Blut zu ertränken. Was wir hier sehen, ist größer als die Ereignisse auf dem Tiananmen-Platz in Peking 1989. Am Ende wird im Nahen und Mittleren Osten nichts mehr so sein wie vorher.